was Gutes in dir steckt. Der Bastard hat's befleckt. Sprich unseren Namen hoch. Ich tat's und nicht mein Sohn hat Schuld daran. Zeit, dass du in dich gehst, wo du nun wirklich stehst. Das ist ein Hurenkind. Bero, du bist mir blind, was in dich tat. Sieh, wie die Dinge sind, du weißt genau. Man ächtet dich fürs Kind als meine Frau. Ihr steht zwischen zweien. Das Kind darf nicht sein. Nein, komm ihm nicht näher. Berühr ihn nicht. Für ihn nur leb ich. Er nur ist mein Licht. Er ist mein größter Feind. Nicht näher. Warum nicht werden wir vereint? Reiß aus dem Herzen raus. Lust die Erinnerung auf. We'll be right back.